WDR 5. Neugier genügt. If you're losing one sense, you're strengthening another sense. Mit 16 spielte Louis Thomas Harden mit einer Dynamitkapsel und verlor sein Augenlicht. Zurückgeworfen auf den Rest seiner Sinne, widmete er sich einem Teil seiner Wahrnehmung, der sich ihm nun in einer ganz neuen Intensität offenbarte. Louis Harden lernte und tat bald alles, um klassischer Komponist zu werden. Mit 27 verließ Harden sein Zuhause in Arkansas, USA. Seine Familie, seine damalige Frau und Freunde, alles ihm Vertraute zurücklassend, zog er allein in den Big Apple, New York City. Er nannte sich Moondog und schrieb sein Leben von nun an in Notenlinien. Der ging ja wirklich bis zu seinem Tod. Er hat also die letzten Noten, die ich bis jetzt gefunden habe, waren aus dem Todesjahr. Er hat wirklich bis zur letzten Sekunde immer wieder weitergeschrieben, ne? Immer wieder und. No matter where I came from, I say, no matter where I go, to me what matters is where I am on this day. 1943 kam Moondog in New York City an. Für fast 30 Jahre bis Anfang der 70er fand man ihn an der immer gleichen Stelle. Ecke 6th Avenue und 54th Street. Moondogs Corner. Hier stand er. Ein großer, schlanker Mann, lange Haare, langer Bart und gekleidet in etwas mittelalterlich anmutende, selbstgeschneiderte Stoffe und einen Poncho. Moondog wurde zu einer Art Sehenswürdigkeit des Big Apple. Etliche Fotografien existieren von ihm, insbesondere aus den Jahren ab den 60ern, in denen er sich schon lange fasziniert von den Traditionen der alten Germanen als Wikinger verkleidete, mit gehörnten Helm und Speer in der Hand. Man nannte ihn auch The Viking of 6th Avenue. I find it pity today that Moondog is more famous. Ich finde es schade, dass Moondog heute bekannter ist für das Bild vom Wikinger auf der 6th Avenue als für seine Musik. Und die Musik war das, was ihm am wichtigsten war in seinem Leben. Von außen sahen viele, die Tag ein, Tag aus an ihm vorbeieilten, in Moondog nur den blinden Exzentriker, der sich von Touristen fotografieren lässt. Sie konnten nicht sehen, dass er inmitten dieses größten New York 6th Avenue Chaos um ihn her ganz bei sich war. Die Geräusche der Stadt aufsaugte, Melodien im Kopf durchgehend, Notenkombinationen verwarf und neu zusammenstellte. In Künstlerkreisen wussten viele von der Passion des Aussteigers. Moondog war mit den bedeutendsten Musikern der New Yorker Jazzszene befreundet. Auch unter den New Yorker Philharmonikern genoss er Ansehen. Und allein während seiner Zeit in New York nahm er 6 LPs auf, darunter 2 bei Columbia Records. Das ist erstmal natürlich eine faszinierende Persönlichkeit gewesen. Wie kann man in USA 25 Jahre lang auf der Straße leben? Wie kann man in so einer Umgebung auch, man kann sagen, überleben eigentlich auch, ne? Und all das, was er verdiente, wiederum in Kopiermaterial stecken, in Papier, in neue Braillekarten. Manchmal, wenn er keine Braillekarten hatte, hat er Zeitungspapier benutzt. Wolfgang Gnieder, 61, Musiklehrer aus Bottrop, verwaltet die offizielle Moondog-Webpage moondogscorner.de. Er ist zurzeit die einzige Person, die Moondogs noch unübersetzten Kompositionen von Blindenschrift in normale Notenschrift übersetzt. Moondog schrieb seine Kompositionen auf speziellem, sehr dickem Papier, sogenannten Braillekarten, die er in eine Schreibtafel für Blindenschrift einspannte. Damit die Schriftzeichen nach außen gewölbt zu fühlen waren, musste er seine Melodie von hinten nach vorn schreiben. Muss das umdenken, von rechts nach links im Negativverfahren. Ein Sticheln mit diesem Stichel oder ein Pressen, Drücken. Und dann muss er das Blatt rausnehmen, umdrehen und fühlen, ob das alles richtig ist. Dann wieder von links nach rechts. man muss da unheimlich aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Also es ist eigentlich eine fantastische Gehirnarbeit, die man da vollbringen muss. Ne? Und dann muss man immer noch wissen, überlegt er natürlich, passt die zweite Stimme zur ersten Stimme, passt die dritte zur zweiten, zur ersten, passt die vierte Stimme zur dritten, zur zweiten, zur ersten Stimme. Bevor Moondog seine Kompositionen so auf die damals relativ teuren Braille-Karten notierte, hatte er diese, wie sie als Ganzes klingen würden, bereits imaginär vor Ohren. Er konnte sich die einzelnen Stimmen, auch wie sie im vollständigen Kanon versetzt zueinander klingen würden, ganz genau vorstellen. Er hatte ein absolutes Gehör. Er hat die Töne nicht vorher ausprobiert auf einer Gitarre oder einem Klavier oder so. Er hatte sich beigebracht, zu komponieren, ohne dabei irgendein Instrument zur Hand zu haben. Und allein das finde ich unheimlich aufregend und beeindruckend. Stefan Lakatosch, 58, ist gebürtiger Schwede und lebt nun seit fast 10 Jahren in Bochum. Er sieht dem späteren Moondog mit seinem weißen Bart und den langen weißen Haaren gar nicht mal so unähnlich. Das erste Mal, dass er mit dem Komponisten in Kontakt kam, war mit 13. Damals hörte er eines von Moondogs Stücken im Radio. Es waren die Percussions, die ich mochte. Da war so eine Art unschuldiger, primitiver Klang drin. Irgendwas daran berührte mich. Ich kann nicht richtig beschreiben, was das war. Mit 24, als junger Malereistudent an der Art School in Stockholm, hört Stefan davon, dass Moondog mittlerweile in Deutschland lebt. Durch einen Freund, den Organisten Paul Jordan, war Moondog im Jahr 1974 vom Hessischen Rundfunk für 2 Konzerte nach Frankfurt und Weinheim eingeladen worden. Er mochte das Land und die Menschen hier und entschied sich einfach zu bleiben. Nach einigen Jahren, in denen er in Hamburg, Hannover und Recklinghausen einfach weiter als Straßenmusiker gelebt hatte, sprach ihn im Jahr 1977 die junge Studentin Ilona Sommer auf der Straße in Recklinghausens Altstadt an. Sie lud ihn zum Weihnachtsfest zu ihrer Familie nach Ohr-Erkenschwick ein. Bis zu seinem Tod im Jahr 1999 blieb Moondog bei Ilona Sommer und ihrer Familie. Sie war seine Managerin. And then when I find out that he was in living in Germany in Ohr-Erkenschwick. Und dann, als ich herausfand, dass er in Deutschland lebte, in Ohr-Erkenschwick, hatte ich die Möglichkeit, ihn mit meinem Interrail-Ticket zu besuchen. Ich blieb 3 Tage bei ihm und machte ein Radiointerview. Es gab damals diesen schwedischen Radiosender, der mich darin bestärkt hatte, das Interview zu machen, für eine Sendung über Moondog. Das Interview mit ihm war wie eine Art Tür in seine Welt, die sich damals für mich öffnete. Und wir wurden dann ziemlich schnell Freunde. Stefan Lakatosch ist fasziniert von dem Instrument, auf dem Moondog seine Rhythmen schlägt. Zurück in Stockholm baut er sich selbst eine Trimba. Die Moondog Trimba ist ein Percussion-Instrument, das er in den späten 40er Jahren selbst entwarf und baute. Sie besteht aus 2 dreieckigen Röhren aus massivem Holz. Eine große und eine kleine. Die 2 Klangkörper sind aneinander befestigt und liegen jeweils eine Seite mit einem Trommelfell bespannt auf dem Boden. Am größeren Holzkörper ist ein metallenes Becken angebracht, dessen Klang, die Trommelschläge verstärkend, als Echo langsam im Raum ausklingt. Die Trimba wird mit einer Rassel in der rechten Hand und einer Klave, einem hölzernen Klangstab, in der linken Hand geschlagen. Der Rhythmus übernimmt in Moondogs Kompositionen eine fundamentale Rolle. Schon als Kind kam Louis Harden während Missionsreisen seines Vaters, er war Wanderprediger, mit indianischen Rhythmen in Kontakt. Die Faszination, die sie auf ihn ausübten, ließ ihn auch später nicht los. Ihm wurde klar, dass es viele Kompositionen im Dreiviertel, Vierviertel, 2/2 und so weiter gab. Aber wenn es einen Dreiviertel, einen Vierviertel, einen 2/2-Takt gibt, dann gibt es auch einen Einviertel, einen 2/4, 5/4, 6/4, 7/4 und so weiter, hoch bis zum 9/4-Takt. Er entwickelte also Musik in diesen Takten und schrieb an Stücken, die etwas ungewöhnlich klangen. Ihm fiel auf, dass kaum einer von den klassischen Komponisten von damals in diesen etwas sonderbaren, ungeraden Takten schrieb. Moondog hatte viel Spaß an diesen ungeraden Rhythmen, die man im Gegensatz zur westlichen Tradition klassischer Musik eher in asiatischen und orientalischen Kulturräumen antrifft. In Moondogs Musik ist der Rhythmus nicht nur Untermalung, er bildet ein unverzichtbares Fundament. Die Trimba diente ihm so auch als eine Art Kompositionsstütze. Als Moondog ihn 1980, im selben Jahr noch für das Live-Interview in Stockholm besucht, hat sich Stefan Lakatos schon einiges auf der Trimba selbst beigebracht. Moondog, erfreut über seinen Eifer, unterrichtet ihn darin, seine verschiedenen Rhythmusmuster auf der Trimba zu schlagen. So, ich schlage mit der Maraca in der rechten Hand. Ich schlage auf das Fell und den Rand der Trommel. Wenn ich auf den Rand haue, dann hört man einen hallend nachklingenden Sound in den Becken. Und auch wenn ich die Klave auf dem Rand benutze, macht es. Und dann gibt es dieses Geräusch hier. Und das ist die Bassdrum. Und das die kleine Trommel. Und hier die Maraca hält die Achtelnoten. Egal, ob es ein Zweiertakt, Vierertakt oder Achteltakt ist. Die hält immer die Achtelnoten. Moondog hat bestimmte Grundrhythmen für seine Musik entwickelt. Beats for his music. So, also ein einfacher Fünfviertelbeat ist. Und der Siebenachteltakt ist. Stefan Lakatos und Louis Harden werden Freunde. Er wird zu einer Art skandinavischem Moondog-Repräsentant, organisiert Konzerte und Musiker für ihn. Moondog kommt ihn in dieser Zeit öfter besuchen. Seit dessen Tod 1999 ist Stefan Lakatos nun der Einzige, der die für Moondogs Musik so charakteristischen Trimba-Beats schlagen kann. Er hat seither an die 300 Konzerte mit dessen Kompositionen gespielt. Es ist eine Leidenschaft. Ich will, dass diese Musik weitergeht. Ich liebe seine Musik. Und ich liebe es, sie aufgeführt zu hören. Gerade studiert Stefan Lakatos mit einer Gruppe von Sängern einige von Moondogs sogenannten Madrigalen ein, gesungene Kanons. Moondogs liebste Kompositionsform war der Kanon. Ein Kanon ist eine aus dem Mittelalter stammende Art der Komposition mehrstimmiger Musik. Dabei handelt es sich in der Regel um eine immer gleiche Stimme, die mehrmals, leicht zeitverschoben, einsetzt. Durch diese leichte Versetztheit kommt der Kanon zu seiner harmonischen Vielstimmigkeit. Moondog schrieb im Speziellen sogenannte Rundkanons, englisch Rounds. In dieser Art von Kanon können die einzelnen Stimmen ihre Melodie endlos in Schleife wiederholen, ohne dass die Harmonie der vier Stimmen als Ganzes gestört wird. Eine nach der anderen setzen die Stimmen ein. Sie ziehen einen Kreis, klingen von links, vorn, rechts, hinten und fließen weiter in einer Spirale, sich immer tiefer und tiefer nach innen drehend, verdichtend. Ein Raum voller sich drehender, rotierender Stimmen und Klang. In der Kanonform konnte Moondog sowohl seine komplexen Orchesterstücke als auch kleinere Stücke für weniger Stimmen und Instrumente verfassen. Er schrieb neben 2-, 4- und 5-stimmigen Kompositionen auch Kanons, die aus bis zu 100 Stimmen bestehen. In Form von Noten soll es sogar einen 1000-stimmigen Moondog-Kanon geben. Ja, he considered himself that Er hat das so betrachtet. Jeder beliebige Komponist kann eine Melodie schreiben, begleitet von einer Basslinie oder was auch immer. Aber aus einer Melodie einen vierstimmigen Kanon zu machen, das braucht schon um einiges mehr handwerkliches Geschick und fachliche Kenntnisse. Da muss man sich an wirkliche Regeln der Komposition halten. Das heißt beim Kanon den Kontrapunkt als Kompositionsform beherrschen. Moondog ging mit seinen Rhythmen absolut quer zur westlichen Tradition klassischer Musik. Was seine Melodien anging, hielt er sich jedoch strengstens an ihre Kompositionsregeln. Er bezeichnete sich selbst als ultrakonservativ und widersetzte sich mit klassischer Tonalität gegen die musikalischen Rebellen seines Jahrhunderts. Instrumental nur mit dem Rhythmus der Trimba begleitet, singt Stefan Lakatosch mit den vier Sängern Bettina Wenzel, Michael Korneffel, Nadja Fischer und Tom Ashforth einige von Moondogs kurzen Rundkanons. Gesungene Kanons mit wenige Verse langen Texten. Am Anfang habe ich noch ganz viel gezählt, ne? Wirklich diese 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich versucht, von dem Zählen wegzukommen und so muss man gucken, dass das allmählich so ins Gefühl geht, ne? Dass man auch nicht mehr zählt, nicht mehr denkt am besten auch beim Singen. Und dann kommt man wirklich in so einen Flow, das ist wie viel. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Dann fängt man auch an zu musizieren, wenn das Zählen und Denken aufhört. Stefan Lakatosch und Mariam Tonoyan, 29, studierte Pianistin der Musikhochschule Köln, treffen sich seit ungefähr 2 Jahren regelmäßig, um Moondog-Stücke für Auftritte einzustudieren. Moondogs Kompositionen für Piano sind in der Regel zweistimmige Kanons. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, Moondog richtig zu spielen und zu kennenlernen. Und sein Stil, seine Komponiersprache, kann ich zu keinem Komponisten zuordnen. Das ist eine unglaublich eigene Sprache, die manchmal für mich total rätselhaft ist. Was ich gut finde bei Moondog ist, dass ich das Gefühl habe, Intuition und Intellekt sind nicht voneinander getrennt. Das passiert nur, wenn eigentlich dein Leben dem gewidmet ist, dass du jeden Tag die Informationen verdichtest. Ich glaube, das ist die Auseinandersetzung, seine Auseinandersetzung mit der Welt, mit der Musik, seine Sichtweise. Und diese Kanons oder auch die anderen Stücke sind die Essenz davon. Also er hat quasi was destilliert, so lange gekocht in sich selbst, bis dann irgendwie so ein Kanon hervorkommt. Und das merkt man, das ist was Gewachsenes, was Langgewachsenes. I think he was a good composer. Ich denke, er war einfach ein guter Komponist. Er musste sich nie zwingen. Es kam einfach zu ihm. Das ist wie bei einem guten Dichter. Die Wörter kommen einfach. Sie kommen aus dem Nichts. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.